Erster Gott erschien Abraham bei den großen Bäumen von Mamre. Abraham saß am Mittag vor dem Eingang seines Zeltes. Zweiter, er schaute auf und sah drei Männer vor sich stehen. Er lief schnell zu ihnen und begrüßte sie sehr höflich. Dritter, er sagte, mein Herr, bitte bleib ein bisschen hier. Geh nicht einfach an mir vorbei. Vierter, ich lasse Wasser holen, damit ihr eure Füße waschen könnt. Ruht euch unter dem Baum aus. Fünfter, ich bringe euch etwas Brot zum Essen. Dann habt ihr wieder Kraft für eure Reise. Die Männer sagten, gut, mach das. Sechs, Abraham lief schnell ins Zelt zu Sarah. Er sagte, nimm schnell feines Mehl und backe frisches Brot. Siebter, dann lief Abraham zu seinen Tieren. Er suchte ein gutes Kalb aus und gab es seinem Diener zum Kochen. Achter, er brachte Butter, Milch und das Fleisch zu den Männern. Er stand bei ihnen unter dem Baum, während sie aßen. Neunter, die Männer fragten ihn, wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete, sie ist dort im Zelt. Zehnter, einer sagte, ich komme nächstes Jahr wieder zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Elfter, Abraham und Sarah waren aber schon sehr alt. Sarah konnte eigentlich keine Kinder mehr bekommen. Zwölfter, darum lachte Sarah leise. Sie dachte, ich bin alt und mein Mann ist auch alt. Kann ich wirklich noch ein Kind bekommen? Dreizehnter, Gott fragte Abraham, warum lacht Sarah? Warum glaubt sie nicht, dass sie noch ein Kind bekommt? Vierzehnter, ist für Gott irgendetwas unmöglich? Nächstes Jahr komme ich wieder und Sarah wird einen Sohn haben. Fünfzehnte, Sarah hatte Angst und sagte, ich habe nicht gelacht. Aber Gott sagte, doch, du hast gelacht. Sechzehnter, die Männer standen auf und schauten hinunter auf die Stadt Sodom. Abraham ging ein Stück mit ihnen. Siebzehnter, Gott dachte, soll ich Abraham sagen, was ich jetzt tun werde? Achtzehnter, aus Abraham wird ein großes und starkes Volk werden. Alle Völker der Erde sollen durch ihn Segen bekommen. Neunzehnter, ich habe ihn gewählt. Er soll seinen Kindern sagen, dass sie gut und gerecht leben sollen. Zwanzigster, Gott sagte, die Klagen über Sodom und Gomorra sind sehr laut. Die Menschen dort tun sehr schlimme Dinge. 21. Ich gehe jetzt hinunter und sehe nach. Ich will wissen, ob sie wirklich so böse sind. 22. Die Männer gingen weiter nach Sodom. Aber Abraham blieb noch bei Gott stehen. 23. Abraham ging näher zu Gott und fragte, willst du die guten Menschen zusammen mit den Bösen töten? 24. Vielleicht gibt es 50 gute Menschen in der Stadt. Willst du die Stadt dann nicht verschonen? 25. Du bist der Richter der ganzen Welt. Du kannst doch nicht die Guten wie die Bösen bestrafen. 26. Gott antwortete, wenn ich 50 gute Menschen in Sodom finde, rette ich die ganze Stadt. 27. Abraham sagte, ich bin nur Staub und Asche. Aber ich möchte trotzdem noch einmal mit dir reden. 28. Was ist, wenn nur 45 gute Menschen da sind? Zerstörst du die Stadt dann? Gott sagte, nein. 29. Abraham fragte weiter, was ist, wenn es nur 40 gute Menschen sind? Gott sagte, dann zerstöre ich sie nicht. 30. Abraham sagte, bitte sei nicht böse, Herr. Was ist bei 30 guten Menschen? Gott sagte, ich tue es nicht. 31. Abraham sagte, ich bin mutig und frage weiter. Was ist bei 20? Gott sagte, ich zerstöre sie nicht. 32. Abraham sagte, bitte nur noch einmal. Was ist, wenn es nur 10 sind? Gott sagte, ich zerstöre sie nicht. 33. Gott ging weg, als das Gespräch zu Ende war. Abraham kehrte wieder nach Hause zurück.